Wilhelm Konrad Röntgen, 1845 bis 1923. Das gibt es doch nicht. Verwundert blickt Wilhelm Konrad Röntgen auf einige Fotoplatten, die zufällig neben seinen physikalischen Geräten auf dem Tisch liegen. Sie haben sich leicht schwärzlich verfärbt. Er überprüft noch einmal gründlich den gesamten Versuchsaufbau, um auszuschließen, dass das Experiment durch irgendeinen äußeren Einfluss gestört wird, bedeckt der Physiker die gläserne Entladungsröhre vollständig mit schwarzer Pappe. Erst als er ganz sicher ist, dass alles richtig sitzt, löscht er das Licht und setzt die Röhre unter Spannung. Doch eine Sache vergisst der sonst so gewissenhafte Wissenschaftler. Ein kleines Stück Pappe, das mit einem fluoreszierenden Material bestrichen ist. Plötzlich leuchtet es kurz auf. Genau diese kleine Nachlässigkeit führt zu einer großen Entdeckung. Doch bis Röntgen mit ihr die Welt in Aufruhr versetzt, ist es noch ein langer Weg. Geboren wird Wilhelm Konrad Röntgen am 27. März 1845 in Remscheid-Lennep. Er ist das einzige Kind des angesehenen Tuchfabrikanten Friedrich Konrad Röntgen und seiner Frau Charlotte Constanze. Der kleine Wilhelm Konrad besucht nach dem Umzug der Familie in die Niederlande die Technische Schule in Utrecht. Hier soll er die Kenntnisse erwerben, die er als künftiger Leiter des Familienunternehmens brauchen wird. Obwohl Wilhelm Konrad gute Zensuren vorzuweisen hat, ist er nach 3 Jahren gezwungen, die Schule zu verlassen. Der Junge wird dabei ertappt, wie er gedankenverloren die Karikatur eines Lehrers betrachtet, die ein Mitschüler auf den Ofen des Klassenzimmers gezeichnet hat. Er wird sofort verdächtigt, der Urheber der Schmiererei zu sein. Da er den wahren Übeltäter nicht verraten möchte, wird er der Schule verwiesen. So ist ein dummer Junge-Streich der Grund dafür, dass Wilhelm Konrad Röntgen das Abitur verwehrt bleibt. Eine Tatsache, die ihm in seinem späteren Leben wiederholt Schwierigkeiten bereiten wird. Aber durch diese Episode lässt sich der intelligente und strebsame Junge nicht entmutigen. Er möchte unbedingt studieren. Schnell stößt Wilhelm Konrad jedoch an die Schranken des deutschen Schulsystems. Strenge bürokratische Bestimmungen machen jede akademische Weiterbildung ohne allgemeine Hochschulreife unmöglich. Einen Ausweg findet Röntgen in der Schweiz. Am Zürcher Polytechnikum ist für eine Aufnahme nur die tatsächliche Leistung der Schüler ausschlaggebend. Die strenge Aufnahmeprüfung wird dem Jungen sogar erlassen, da er außerordentlich gute Zeugnisse vorweisen kann. Röntgen erwirbt in der Schweiz sein Diplom als Maschinenbauingenieur. Anschließend absolviert er, angeregt durch den Experimentalphysiker August Kundt, mit großem Ernst und Interesse ein Aufbaustudium in Physik. Neben dem Lernen genießt der junge Mann die schöne Landschaft der Schweiz mit ihren Bergen und ihrer unberührten Natur. Eine Auszeit gönnt sich der Student gelegentlich in der Wirtschaft zum grünen Glas, einem Treffpunkt von Professoren und Studenten. Nicht zuletzt wegen der schönen Wirtstochter Anna Bertha Ludwig, in die er sich unsterblich verliebt. Sie erwidert seine Gefühle und die beiden verloben sich. Doch heiraten können sie erst 1872, nach 4-jähriger Verlobungszeit. Zunächst ist an eine dauerhafte Verbindung des Paares nicht zu denken, denn dafür ist Röntgens finanzielle Zukunft noch zu wenig gesichert. Einen Schritt in die richtige Richtung macht der junge Mann am 22. Juni 1869. Röntgen schließt seine Promotion mit der Dissertation »Studie über Gase«, einer bemerkenswerten Arbeit über Probleme der Thermodynamik, ab. Im darauffolgenden Jahr erreicht Röntgens Mentor August Kundt einen Ruf der Universität Würzburg. Der Professor sieht in seinem ehemaligen Doktoranden einen vielversprechenden Nachwuchswissenschaftler und beschließt, ihm ein wenig unter die Arme zu greifen. Als er ihm eine Assistentenstelle anbietet, zögert der junge Mann keine Sekunde. Schnell muss Röntgen jedoch feststellen, dass diese Chance auch ihre Tücken hat. Denn als er in Würzburg seine wissenschaftliche Laufbahn konsequent weiterverfolgen will, stößt er erneut auf Schwierigkeiten. Nach den strengen bayerischen Gesetzen ist für eine Habilitation ein ordentliches Abitur Voraussetzung. Folglich muss er sich weiter in Geduld üben. Als Kundt nach Straßburg berufen wird, kann Röntgen endlich sein Ziel erreichen. Am 13. März 1874 habilitiert er sich für Experimentalphysik. Unter Berücksichtigung seiner bisherigen Veröffentlichungen, vor allem im Bereich der Thermodynamik, ist dies ausnahmsweise auch ohne Abitur möglich. Von nun an arbeitet sich Röntgen beruflich Schritt für Schritt nach oben. Seine Stelle an der Landwirtschaftlichen Akademie Hohenheim tauscht er 1876 bereitwillig gegen eine außerordentliche Professur für theoretische Physik an der Universität Straßburg. Dort stehen ihm weitaus mehr Institutsmittel zur Verfügung. Seine Stelle als Extraordinarius befähigt ihn finanziell jedoch zu keinen großen Sprüngen. Röntgen sagt später über diese Zeit: »Wanzen und Schaben hatten wir in Straßburg in unserer Wohnung, aber meine Frau wurde ihrer bald Herr.« Obwohl ihn seine Lehrverpflichtungen im Fach theoretische Physik viel Zeit kosten, gibt Röntgen das Experimentieren nicht auf. Besonders die Zusammenarbeit mit August Kundt stellt sich als gewinnbringend heraus. Es entstehen innerhalb von 2 Jahren 4 hervorragende wissenschaftliche Arbeiten. »1879 geht für Röntgen schließlich ein Traum in Erfüllung. Die Universität Gießen bietet ihm eine Stelle als ordentlicher Professor in Physik an. Röntgens gewissenhafte Art zu forschen und seine präzisen Experimente haben sich in Fachkreisen bereits herumgesprochen und die Entscheidung zu seinen Gunsten beeinflusst. Voller Freude nimmt er diese Karrierechance wahr und erhält zum ersten Mal in seiner wissenschaftlichen Laufbahn einen festen Lohn von 5.000 Mark im Jahr. Am liebsten widmet sich Röntgen in aller Ruhe ausgiebig seinen Experimenten. Immer wieder muss er um finanzielle Mittel und die nötige Zeit für seine Forschungen kämpfen. Dieser Aufwand zahlt sich jedoch schon bald aus. Röntgen gelingt es, die magnetische Wirkung von Verschiebungsstrom nachzuweisen und zu messen. Etwa 20 Jahre zuvor hatte der schottische Physiker Maxwell eine Theorie dazu aufgestellt. Zunächst behält Röntgen seine Ergebnisse jedoch für sich. Er möchte sich erst ganz sicher sein, bevor er sie dem Urteil seiner Physikerkollegen aussetzt. Nicht einmal seinen Assistenten weiht Röntgen ein. Dieser berichtet nach der Publikation der Ergebnisse über seinen Vorgesetzten: Röntgen arbeitete, wenn er sich ein Problem gestellt hatte, immer in der Stille, ohne irgendjemandem Einblick in seine Arbeits- und Denkweise zu ermöglichen. Die Fachwelt ist begeistert von dem Versuchsaufbau. Er gilt als Musterbeispiel raffinierter Experimentierkunst und bringt Röntgen viel Anerkennung ein. Eine schwere Zeit schließt sich an diesen Erfolg an. Innerhalb von 2 Jahren sterben Röntgens Eltern. Sie finden in Gießen ihre letzte Ruhe und vererben ihrem Sohn ein stattliches Vermögen. Doch sie hinterlassen auch eine Lücke in der Familie Röntgen, die den Physiker schmerzt und die nur schwer zu schließen ist. Als sich auch noch herausstellt, dass Wilhelm Conrad und seine Frau keine Kinder bekommen können, beschließt das Paar, eine seiner Nichten aufzunehmen. Die kleine Josefina Bertha erhält ab 1887 den Alltag der Röntgens und bringt viel Leben und Trubel ins Haus. Das Mädchen wächst ihren Pflegeeltern so sehr ans Herz, dass sie es 15 Jahre später sogar adoptieren. Beruflich geht es für Röntgen steil bergauf. Die Universität, die ihm einst die Habilitation verweigerte, zeigt jetzt Interesse an dem berühmten Physiker. Röntgen zögert nicht lange. Am 31. August 1888 ernennt ihn Prinzregent Luitpold in Würzburg offiziell zum Professor der Experimentalphysik. Das Würzburger Institut zählt zu den modernsten in ganz Deutschland. Trotzdem fällt dem Physiker der Neuanfang nicht leicht. Als gläubiger Protestant fühlt er sich in der katholischen Bischofsstadt nicht wohl. Auch die Zahl der Studenten, die seine Vorlesungen besuchen, stimmt ihn unzufrieden. Sie ist etwa um die Hälfte gesunken, seit sein Vorgänger die Universität verlassen hat. Schließlich entwickelt sich das Leben in der Stadt Würzburg doch zum Angenehmen. In einem schönen Haus im Bleicher Viertel, das sich in der Nähe des Instituts befindet, verläuft der Alltag in ruhigen Bahnen. Samstags treffen sich die Professoren zusammen mit ihren Frauen zu einem nachmittäglichen Spaziergang. Gelegentlich begegnet man sich auch bei offiziellen Anlässen oder einem Crocketspiel. Mehrmals im Jahr kehrt Röntgen der Stadt Würzburg für ein paar Wochen den Rücken. Im Frühjahr für Fern- und Bildungsreisen, im Sommer zur Kur in die Schweizer Alpen. Gerne reist er in der Gruppe. Mit der Zeit entwickelt sich eine feste Zahl von Kollegen, die sich immer zur Ferienzeit zusammenfindet. Die in vertrautem Kreis verbrachte Zeit ist für den sonst eher in sich gekehrten Röntgen die schönste im Jahr. Nach einer solchen Auszeit stürzt sich der Physiker mit umso größerem Feuereifer in seine Arbeit. Eine Strategie, die sich auszahlt. Sein Ansehen in Universitätskreisen wächst stetig. Das Vertrauen, das die Fachwelt in seine Fähigkeiten setzt, ist sehr groß. Ein Beweis dafür ist, dass er 1893 sogar für ein Jahr zum Rektor der Universität gewählt wird. Diese Leistung honoriert Prinzregent Luitpold mit dem königlichen Verdienstorden vom Heiligen Michael, 4. Klasse. Auch nach seiner Zeit als Rektor bemüht er sich, die mangelhafte Ausstattung des Instituts zu verbessern. Womit er jedoch nicht gerechnet hat, ist der Starrsinn der Behörden. Selbst als der Physiker droht, Würzburg zu verlassen und ein lukrativeres Angebot an einer anderen Universität anzunehmen, fällt die Reaktion nicht nach seinen Vorstellungen aus. Anstelle der benötigten Gelder erhält Röntgen eine weitere Auszeichnung, den königlichen Verdienstorden vom Heiligen Michael, diesmal 3. Klasse. Der Physiker ist verärgert und enttäuscht. Mit Ruhm und Ehre kann er schließlich die teuren physikalischen Geräte nicht bezahlen. Trotz dieser ungünstigen Bedingungen gelingt Röntgen eine unglaubliche Entdeckung. Am 8. November 1895 startet er einen Versuch zur Erforschung von Kathodenstrahlen, die durch elektrische Ladungen in Gasen entstehen. Nachdem er die sogenannte Entladungsröhre mit schwarzer Pappe abgedeckt und unter Spannung gesetzt hat, leuchtet neben der Röhre ein Stück Pappe, das mit einem fluoreszierenden Material bestrichen ist, kurz auf. Für Röntgen ist sofort klar, dass für das menschliche Auge unsichtbare Strahlen die Pappe durchdringen konnten. Er nennt diese X-Strahlen. Nun ist sein Wissensdrang geweckt. Fieberhaft macht er sich daran, die Ursachen dieses physikalischen Phänomens herauszufinden. Damit er keine Minute seiner kostbaren Zeit verschwendet und ungestört arbeiten kann, stellt er sogar sein Bett im Labor auf. Seine Frau und seine Kollegen bekommen Röntgen in der nächsten Zeit nur noch selten zu Gesicht. Nach 7 arbeitsintensiven Wochen reicht Röntgen sein bisheriges Ergebnis, das er vorläufige Mitteilung nennt, bei der Physikalisch-Medizinischen Gesellschaft ein. Er hält darin fest, dass durch die schwarze Kartonhülse ein Agens hindurchgeht. Man findet bald, dass alle Körper für dasselbe durchlässig sind, aber in sehr verschiedenem Grade. Der Begriff alle Körper ist durchaus auch wörtlich zu nehmen. Röntgen setzt nicht nur ein dickes Buch, Holz, Aluminium, Hartgummi, seine Jagdflinte, verschiedene Salze, Metalle und Flüssigkeiten der Strahlung aus, sondern eben auch einen Körper, die Hand seiner Frau. Die Gegenstände betrachtet er durch einen fluoreszierenden Leuchtschirm. Je dichter das Material ist, desto weniger Strahlen gehen hindurch und desto dunkler leuchtet der Schirm. Da die Bilder auf dem Schirm nur wenige Sekunden lang sichtbar sind, entwickelt Röntgen eine Methode, sie dauerhaft auf Fotoplatten festzuhalten. Der erste Röntgenapparat der Geschichte ist geboren. Am 22. Dezember macht er eine Aufnahme von der Hand seiner Frau. Darauf ist neben dem Skelett der Ehering an ihrem Ringfingerknochen deutlich zu erkennen. Am Neujahrstag des Jahres 1896 erscheint Röntgens Forschungsbericht über eine neue Art von Strahlen. Er ist nicht nur in Fachkreisen eine Sensation. Alle Zeitungen berichten exklusiv darüber. Die Aufnahme von Bertha Röntgens Hand geht um die Welt. Über Nacht wird der deutsche Wissenschaftler zu einer Berühmtheit. Die Vorstellung, in den menschlichen Körper hineinsehen zu können, übt auf viele Menschen einen großen Reiz aus. Röntgen erkennt den enormen Wert seiner Erfindung für Medizin und Wirtschaft und verzichtet auf eine Patentierung, damit sie möglichst schnell zum Wohle der Menschheit eingesetzt werden kann. Die Neuigkeit macht auch vor dem deutschen Herrscherhaus nicht Halt. Kaiser Wilhelm II. Höchstpersönlich lädt Röntgen ein, seine Entdeckung zu demonstrieren. Diese Ehrbezeugung kann der ansonsten so zurückhaltende Physiker nicht ausschlagen. Am 23. Januar hält er einen öffentlichen Vortrag, der der einzige in seinem Leben bleiben wird. Die Zuhörer sind beeindruckt. Als Röntgen schließlich eine Aufnahme der Hand des berühmten Anatomen Albert von Kölliker macht, schlägt dieser vor, die Strahlen nach seinem Entdecker zu benennen. Von diesem Tag an heißen sie Röntgenstrahlen. Kurze Zeit später werden jedoch auch kritische Stimmen laut. Nicht jedem scheint die Idee des gläsernen Menschen zu behagen. Viele Bürger fürchten um ihre Intimsphäre, ja sehen in den Strahlen sogar eine Gefahr für Sitte und Moral. Bereits 2 Monate nach der Sensation, im März 1896, reagiert eine Londoner Firma auf diese Stimmung und bietet X-strahlensichere Unterwäsche an. Röntgen ist der Wirbel, der um seine Person veranstaltet wird, unangenehm. Er wird oft vom Arbeiten abgehalten. Als er es gar nicht mehr aushält, flüchtet er zusammen mit seiner Frau einige Tage nach Italien, um dort Ruhe zu finden. Aber auch nach seiner Rückkehr lässt das öffentliche Interesse nicht nach. Der Professor wird von allen Seiten umworben. Viele Universitäten möchten sich gerne mit diesem berühmten Mann schmücken. Das Rennen macht schließlich die Ludwig-Maximilians-Universität in München. Röntgen tritt dort 1900 als ordentlicher Professor die Leitung des Physiklehrstuhls an, den er bis zu seiner Emeritierung behält. Etwa ein Jahr später, genauer am 10. Dezember 1901, empfängt Röntgen die höchste Auszeichnung, die ein Naturwissenschaftler erhalten kann. Die Schwedische Akademie der Wissenschaften lädt ihn nach Stockholm ein und verleiht ihm den Nobelpreis für Physik. Es ist der erste Nobelpreis überhaupt, der vergeben wird. Sein Preisgeld von 50.000 schwedischen Kronen überlässt Röntgen der Universität Würzburg zur freien Verwendung. Der zurückhaltende Wissenschaftler versucht wie so oft, sich dem Rampenlicht weitgehend zu entziehen. Am Verleihungstag hält er keinen Vortrag, obwohl dies von ihm erwartet wird. Auch das Angebot, seine Rede nachzuholen, lehnt er sofort ab, als er erfährt, dass dies nicht verpflichtend sei. Ganz so, als wäre Röntgens Verlangen nach öffentlicher Aufmerksamkeit grundlegend gestillt, gestalten sich die nächsten Jahre eher ruhig. Zurückgezogen setzt der Physiker die Erforschung von Kristallen fort. Die Sommer verbringt er gerne in seinem Ferienhaus im oberbayerischen Weilheim, das er auch liebevoll sein Jagdschloss nennt. Die Krankheit seiner Frau macht längere Reisen inzwischen unmöglich. Bertha Röntgen leidet an Nierensteinen, die schreckliche Schmerzen hervorrufen. Da sich ihr Gesundheitszustand zusehends verschlechtert, braucht sie viel Pflege und Aufmerksamkeit. Röntgen leidet unendlich darunter, dass er ihr nicht wirklich helfen kann. Obwohl er sich sehr um seine Frau bemüht, stirbt Bertha Röntgen am 31. Oktober 1901. Dieser Verlust trifft Röntgen schwer, haben beide doch zeitlebens eine überaus glückliche Ehe geführt. Trotz seiner Emeritierung im Jahr 1920 denkt Röntgen keinen Augenblick daran, sich vollends zur Ruhe zu setzen. Sein Interesse an der Physik, vor allem an Kristallen, ist ungebrochen, auch wenn ihm das Experimentieren nur noch mühsam von der Hand geht. 1921 erscheint Röntgens letzte wissenschaftliche Veröffentlichung über Elektrizitätsleitung in einigen Kristallen in den Annalen der Physik. Am 10. Februar 1923, im Alter von 78 Jahren, stirbt Röntgen schließlich in München an Krebs und wird in Gießen an der Seite seiner geliebten Frau begraben. In seinem Testament verfügt er, dass sein wissenschaftlicher Nachlass, also sein geistiges Erbe, verbrannt werden soll. Sein Vermögen jedoch stiftet er wohltätigen Zwecken. Hier bleibt Röntgen noch über seinen Tod hinaus der Linie treu, die sein Leben geprägt hat. Stets uneigennützig und immer zum Wohle der Allgemeinheit zu handeln.